Das jugendliche Stringente-Quartett eröffnete das Holocaust-Gedenken im Thüringer Landtag mit Prokofjew. Die Fraktionen waren anwesend, Vertreter der Religionsgemeinschaften, eine Schülergruppe und drei Überlebende des KZs Buchenwald. An sie wandte sich Ministerpräsident Bodo Ramelow ganz besonders. Wir wissen es intellektuell, dass ihr ein Alter erreicht habt, dass die Anzahl der Tage, die wir jetzt mit euch verbringen, auch eine Antwort an uns erfordert. Wie gehen wir mit eurem Erbe um? Und deswegen, liebe Eva Puschtei, ich bin jedes Mal glücklich, ihr Lächeln zu sehen. Das gibt mir Kraft, weil was Sie ausstrahlen, das Erlebte heute mit Lächeln an jungen Menschen weiterzugeben, das ist unbeschreiblich. Danke dafür, liebe Eva Puschtei. Ramelow blieb im Lokalen. Er erinnerte an die Verbrennungsöfen in Auschwitz, die in Erfurt hergestellt wurden, an das Entjudungsinstitut der Evangelischen Kirche in Eisenach, an die Gestapo-Zentrale in Erfurt, in der heute der Landtag sitzt. Gastredner beim Thüringer Gedenken war der Historiker Götz Ali. Er sagte, dass im Zweiten Weltkrieg 18 Millionen deutscher Männer mordend durch Europa zogen, egal ob sie Nazis waren oder nicht, ob sie aus Pflichtgefühl oder aus Gleichgültigkeit handelten. Am Beispiel eines Soldaten aus sozialdemokratischem Elternhaus erläuterte er, wie schnell das scheinbar feste Korsett bürgerlicher Kultiviertheit abzuschütteln sei. Und erinnerte an den AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland, der verkündet hatte, dass man stolz auf deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg sein könne. Möchte jemand in diesem Plenarsaal auf diesen ansonsten durchschnittlich, gewiss gut und menschenfreundlich erzogenen Wehrmachtssoldaten stolz sein? Der stehe auf. Ali erinnerte an die Argumentationsmuster des Thüringer Nationalsozialisten Fritz Sauckel, der in Thüringen schon im Juli 1932 an die Macht gekommen war. Sprachliche Verrohung sei den Gewalttaten vorausgegangen. Eine ähnliche Sprache erkenne er bei der AfD. Dazu passend behauptet der rechtsradikale Ideologe und Fraktionsvorsitzende der AfD in diesem Haus, Björn Höcke, die brutale Verdrängung der Deutschen aus ihrem angestammten Siedlungsgebiet sei heute Teil der Demografiestrategie der Bundesregierung. Aus dem nationalen Sozialismus und der Volksgemeinschaft wird bei ihm solidarischer Patriotismus. Am Ende von Alis Rede erhoben sich alle Anwesenden applaudierend. Alle, bis auf die Abgeordneten der AfD. Deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender Stefan Möller sagte im Anschluss: Die Rede war unsäglich von Herrn Ali. Es war politische Instrumentalisierung vom Feinsten. Damit hat er das Gedenken missbraucht. Der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, war anderer Meinung. Die Verbrechen heute noch zu verschleiern oder zu verheimlichen wäre falsch. Insofern hat er mit wissenschaftlicher Akribie eine Rede gehalten, die nachwirken wird, und ich hoffe, bei einigen Mitläufern bei der AfD auch. Die AfD-Fraktion war auch bei der Kranzniederlegung in der Gedenkstätte Buchenwald am Nachmittag nicht willkommen.